Und es versammeln sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, welche von Jerusalem gekommen waren, und da sie einige Jünger mit unreinen Händen, das heißt mit ungewaschenen, die Brote essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, ohne sich eifrig die Hände zu waschen, indem sie an der Überlieferung der Alten festhalten, und vom Markte her essen sie nichts ohne Besprengung, und noch manches andere halten sie nach der Überlieferung, Waschungen von Bechern, Krügen und Kesseln, da befragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mir unreinen Händen? Er aber sagte zu ihnen, Jesajas hat richtig geweissagt von euch Heuchlern, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, ihr Herz aber hält sich ferne von mir. Vergebens ehren sie mich mit ihrem Lehren von Menschengebauten. Gottes Gebot lasst ihr dahinten und haltet an der Überlieferung der Menschen. Und er sagte zu ihnen, jawohl, Gottes Gebot verleugnet ihr, um eure Überlieferung zu halten. Denn Moses hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter schmäht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt, eine Opfergabe, soll sein, was du von mir zu Nutzen nimmst, den lasset ihr für Vater oder Mutter nichts mehr leisten. So tut ihr das Wort Gottes aus mit eurer Überlieferung, die ihr weitergabet, und noch allerlei dergleichen tut ihr. Und er rief wieder die Menge herbei und sagte zu ihnen, hört auf mich alle und fasset es. Nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn eingeht, kann ihn verunreinigen, sondern das, was aus dem Menschen ausgeht, ist es, was den Menschen verunreinigt. Wer Ohren hat zu hören, höre. Und wie er von der Menge weg nach Hause gekommen war, befragten ihn seine Jünger nach dem Gleichnis. Und er sagt zu ihnen, so seid auch ihr ohne Verständnis? Merket ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann, weil es nicht in sein Herz kommt, sondern in den Bauch und in den Abort ausgeht und werden alle Speisen so gereinigt? Er aber sagte, das, was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von inwendig aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheiten, Trug, Schwelgerei, böser Blick, Lästerung, Hochmut, Leichtsinn. Alles dieses Böse geht von innen aus und verunreinigt den Menschen. Er brach aber auf von da und zog in das Gebiet von Tyrus. Und er kam in ein Haus und wollte, dass es niemand merke, und er konnte nicht verborgen bleiben. Sondern alsbald hatte eine Frau, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte, von ihm gehört, kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin, von Geburt eine Syrophönikerin, und sie bat ihn, dass er den Dämon aus ihrer Tochter treibe. Und er sagte zu ihr, lass erst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot der Kinder nehmen und den Hündlein hinwerfen. Sie aber antwortete und sagt zu ihm, doch, Herr, auch die Hündlein unter dem Tische essen von den Brosamen der Kinder. Und er sagte zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter gewichen. Und sie ging heim und fand das Kind auf dem Bette liegen und den Dämon entwichen. Und wiederum, nachdem er weggegangen aus dem Gebiet von Tyrus, ging er über Sidon, an den Galiläischensee in das Gebiet der Dekapolis. Und sie bringen ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Menge beiseit und legte ihm seine Finger in die Ohren, spuckte und berührte ihm damit die Zunge und blickte auf zum Himmel, seufzte und sagt zu ihm, Ephata, das heißt, tue dich auf. Und seine Ohren taten sich auf und das Band seiner Zunge ward gelöst und er sprach richtig. Und er befahl ihnen, es niemand zu sagen. Je mehr er es aber ihnen anbefahl, desto mehr verkündeten sie es. Und sie waren überaus betroffen und sagten, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.